Kompott Nummer 4, die Zwischenfolge. Musik. Kommen wir mal zu ernsteren Themen. Ja, und zwar sind da noch ein paar Sachen, sind mir noch wieder eingefallen, die ich jetzt nicht eine Woche liegen lassen wollte, bis ich mal was drüber erzähle. Da hätten wir dann zum Beispiel die Geschichte mit der Antiterror-Datei und der Verstärkung der Antiterror-Maßnahmen, die heimlich still und leise im Bundestag am Freitag beschlossen wurden. Ja, ich meine, ist ja nicht so, als wäre das jetzt nur eigentlich wirklich ernsthaft nötig, geschweige denn sinnvoll. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, stellt man recht schnell fest, dass es irgendwie absolut nicht sinnvoll oder notwendig vor allem ist, dass man alle Bürger überwacht, und nichts anderes stellt diese Antiterror-Datei im Prinzip dar. Da werden einfach mal Leute unter Verdacht gestellt aus irgendwelchen ominösen Gründen. Und wenn uns die Anschläge vom 11. September 2001 irgendetwas gelehrt haben, dann, dass die Täter schlicht und ergreifend unauffällig waren. Die waren vorher nicht auffällig geworden, niemals. Und hinterher weiß man dann, dass sie böse waren. Ja, ach. was eine Überraschung. Nur hinterher ist es alles irgendwie etwas arg spät. Das ist so ähnlich wie die tolle Überwachung, die ja bekanntlich in London auch nicht funktioniert hat. Da ist ja irgendwie, gibt ja irgendwie je 3 Bürger oder waren es 6 Bürger, also je Handvoll Bürger eine Videokamera in der Stadt. Das heißt, es gibt kaum einen Fleck, wo man nicht beobachtet wird. Aber es hat trotzdem überhaupt nichts gegen die Anschläge geholfen, weil die sind trotzdem passiert. Und es gab jede Menge Opfer. Juhu, hinterher wusste man dann, da waren böse Leute. Das hilft allerdings dummerweise überhaupt nichts mehr. Weil die Leute, die da gestorben sind, die sind tot. Denen hilft das also nicht mal ansatzweise, wenn man dann weiß, wer dafür verantwortlich ist. Ja, Abschreckung. Funktioniert noch nicht. Ja, also wie gesagt, die Antiterror-Datei ist jetzt beschlossen vom Bundestag und wird mit einiger Wahrscheinlichkeit vom Bundesrat einfach nur noch durchgewunken und dann irgendwann gar nicht so ferner Zukunft ist es dann Tatsache. Ja, ich meine, gut, da passt dann ein aus dem Finanzbereich vorangetriebenes Projekt auch ganz gut mit rein, wo eine eindeutige Personenkennzahl gebaut wird, die dann für die gesamte Lebensdauer eines Menschen konstant bleibt und auch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, erst 20 Jahre nach dem Tod überhaupt gelöscht werden soll. Ja, es würde mich nicht besonders überraschen, wenn diese Personenkennzahl dann auch mal ganz unauffällig den Weg in irgendwelche anderen Gesetze findet, dass man die dann im Ausweis dabei zu haben hat, im Pass, wo sonst noch alles. Und dass das Ganze natürlich dann auch auf einen RFID-Chip draufkommt, den man dann wahrscheinlich auch wieder nicht besonders schwer dazu überreden kann, noch seine Daten einfach mal rauszurücken. Piep, piep. Es ist 23 Uhr übrigens. Wird gleich auch der Mac sagen, wenn er brav ist. Irgendwie geht die Uhr langsam. Sag ich ja. So, weiter geht's. Ja, diese Personenkennzahl, die also mit einiger Wahrscheinlichkeit ihren Weg auch in andere Bereiche finden wird. Und ja, dann vielleicht auch irgendwann mal in der Privatwirtschaft aufschlägt. Ich meine, wenn man schon eine ID hat für jeden Bürger, kann man sie auch nutzen. Kann man vielleicht gleich Schufa-Abfragen nach ID machen. Oder was weiß ich nicht alles. Wenn ich mich nicht ganz doll irre, gab es da irgendwo so ein Gesetz, wo drin verboten war, dass es überhaupt irgendwie eine zentrale ID geben soll? Meine ich mich entsinnen zu können. Ich meine, das Ganze ist auch mal... Ist sehr gut. Ist ordentlich windig draußen. Ich meine, das Ganze ist ja auch mal in Erinnerung oder mit dem Bewusstsein entstanden, dass man verhindern will, dass Leute, die nicht unbedingt das Beste für die Bevölkerung wollen, schlicht und ergreifend die Leute alle quer durchidentifizieren können. Und wenn ich mir so angucke, was da im Moment in der Politik im Gange ist, ja, ich weiß es nicht, soll ich lachen oder soll mir schlecht werden? Also unwohl ist mir auf jeden Fall, ja. Gut, hilft nichts. Die Alternativen sind auch nicht so wirklich prickelnd. Nein, und die braune Scheiße will ich nicht wählen. Auf gar keinen Fall. Ja. So viel zu dem, was aktuell da gerade im Gange ist. Dann hat sich ja jetzt heute oder gestern, also irgendwann jetzt hier im Dunstkreis des Wochenendes, hat sich dann ja auch der, was ist er doch gleich, Fromm? Muss ich doch gleich mal zum Rechner rüberwandern, da habe ich es nämlich auf dem Bildschirm. Einmal den Bildschirm wechseln. Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm. Genau der. Wo man ja eigentlich meinen könnte, Verfassungsschutz, das ist einer, der findet die Verfassung ganz toll und achtet sie. Ja, der hat sich jetzt auch mal geäußert, ja, man müsste ja auch Aussagen, die unter Folter entstanden sind, nutzen dürfen. Weil es könnte ja nicht angehen, dass man irgendjemanden freilassen muss, weil man dem nichts nachweisen kann. Vielleicht könnte sich der Herr Fromm mal mit den Grundlagen, mit dem Grundgesetz befassen und den Grundlagen des deutschen Rechtsstaates, was so ganz allgemein gerne mal mit dem Begriff freiheitlich-demokratische Grundordnung zusammengefasst wird. Da gibt es so eine Rechtsprechungsgrundlage, die sich schon seit der Zeit der alten Römer bewährt hat. Nämlich in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Dem Angeklagten hat der Staat oder der Ankläger nachzuweisen, dass er etwas getan hat. Nicht umgekehrt, dass der Angeklagte nachzuweisen hat, dass er etwas nicht getan hat. Und dann gibt es da Aussagen, die unter Folter entstanden sind. Naja, ich meine, Folter, Aussagen, die unter Folter entstanden sind, irgendwie, wenn ich da so drüber nachdenke, da fallen mir so Geschichten ein, die man von der Inquisition der spanischen selbigen, so Schauergeschichten, die man da hört, liest, wie das so früher war. Da wurden Leute einfach so lange gequält, bis sie irgendwann zugegeben haben, dass sie mit dem Teufel im Bunde waren. Oder die berühmte Methode rauszufinden, ob eine Frau eine Hexe war. Naja, man hat sie einfach ins Wasser geschmissen, mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, ob man sie noch extra belastet hat mit irgendwelchen Gegenständen. Auf jeden Fall hat man sie ins Wasser geschmissen. Wenn sie untergegangen ist, war ihre Seele rein, aber dann kommt sie ja in den Himmel, ist ja in Ordnung. Und wenn sie oben geschwommen ist, dann war sie mit dem Teufel im Bunde und konnte getötet werden. Also im Ergebnis war sie tot, hatte sie nicht so wirklich viel von. Also in die Richtung können wir jetzt dann auch langsam wieder gehen. Also ja, da werden jetzt halt Aussagen unter Androhung von Folter und nicht nur Androhung von Folter, sondern eben unter Folter erhalten und diese Aussagen sollen dann tatsächlich genutzt werden. Ja, weil es ja nicht angehen kann, dass man Verdachtstatbestände hätte und die dann nicht nutzen könnte. Unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils gilt dann einfach nicht mal mehr. Vielleicht könnte der Verfassungsschutz den Verfassungsschutzpräsidenten mal etwas genauer observieren. Ich habe so den dummen Verdacht, der Mann hat es mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung so. Ja, wird nicht passieren. Aber man kann ja nochmal träumen. Ansonsten hat sich natürlich jetzt noch nicht so wirklich viel getan. Wir haben immerhin erst Samstag, also noch. Aber so wie ich mich einschätze und wie ich mich kenne, werde ich diese Folge wahrscheinlich dann doch erst irgendwie am Sonntag online stellen. Aber dafür in halbwegs ordentlicher Audioqualität. Also ich war vorhin auch nochmal bei der Bank und habe auch das Aufnahmegerät hier dabei gehabt. Und habe da schon mal so ein paar von meinen Gedanken reingeredet und dann hinterher festgestellt, also erstmal, wenn ich da so unterwegs bin, dann klinge ich irgendwie ein bisschen komisch. Und die ganzen Autos, die da so rumbrausen, die hört man natürlich auch auf der Aufnahme. Ist logisch. Die brausen da halt rum. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, das ganze Ding einfach nochmal neu aufzunehmen. Ja, und den Intro-Titel, den gab es ja jetzt eben voll ausgespielt. Weil ich mir dachte, denke, den kann ich eigentlich auch mal ganz spielen. Also, okay, ich habe mich ursprünglich bei dem Titel erstmal nur in die ersten 20, 30 Sekunden verliebt. Aber der Titel ist es wert, auch mal ganz gehört zu werden. Ist zwar ansonsten vom Musikstil her nicht so ganz meine Ecke, aber ja, ich meine, okay, wer als Intro herhält, der hat es auch mal verdient, ganz gespielt zu werden. Wenn ich das jetzt noch ein paar Mal sage, dann wird die Folge hier noch länger. Ich meine, der Titel ist, was war das doch eben, 3 Minuten irgendwas lang. Also das geht. Ja, wir sind jetzt hier schon bei 11 Minuten. Das heißt, ich habe jetzt schon die Länge von meinem Gang zur Bank, von meiner Gang zur Bankaufnahme überschritten. Und das ohne, dass ich irgendwie wesentlich mehr an Themen gehabt hätte. Aber okay. Und dafür gibt es jetzt hier keine vorbeifahrenden Autos. Ja. Gut, wie gesagt, also die, wie gesagt, also wie ich in Folge Nummer 3, Kompo 3, schon erwähnt habe, werde ich in der Woche jetzt auch mal gucken, was ich so im Auto aufnehmen kann. Mutmaßlich eher auf dem Weg wieder von der Arbeit zurück, weil ich da einfach mehr Zeit habe. Ich meine, das höchste der Gefühle war mal eine Stunde, wo ich dann so Soundseeing-mäßig unter anderem so Perlen wie das Aralkel, das Schellrakel, die Baustelle, ja, Wandsbek Markt und so weiter, einfach alles mal abfahren werde. Nicht, dass man da irgendwie was von hören würde, aber da fahre ich halt lang und dann sage ich, ja, das hier ist jetzt das Aralkel. Wenn ihr jetzt rausgucken könntet, könnt ihr rausgucken und würdet ihr es sehen. Ja, okay. Und direkt das Mikrofon anatmen ist auch eine ganz, ganz dumme Idee. Ja, stimmt. Da unten fährt gerade der zweite Bus, aber den hört man garantiert nicht. Den ersten hätte man vielleicht noch hören können. Also ich habe ihn gehört. Ob man ihn auf der Aufnahme hört, das weiß ich noch nicht. Ja. Gut, ich glaube, ich werde. Ich werde chat-sonometrisch gleich mal gucken, ob ich eine Datei mit Audacity zusammengeschraubt kriege. Wenn nicht, machen wir es wieder über den üblichen Weg. Also ich, hier nicht. Ja, und dann gibt es die nächste Folge wahrscheinlich erst wieder am nächsten Wochenende. Die nächste große Folge. Sollte ich das vielleicht nennen, weil die Autofolgen, die werde ich wahrscheinlich dann doch eher nicht am Wochenende online schubsen, sondern halt dann, wenn sie da sind. Ich halt einmal quer gehört habe und festgestellt habe, dass es einfach nicht alles doof klingt. Ja. Ich glaube, ich mache mich gleich nochmal auf die Suche, ob ich hier hinter nochmal ein Musikstück deponiere. Damit wir dann auch wenigstens die Viertelstunde richtig voll haben. Haben wir schon. Okay, gut. Machen wir es nicht unnötig länger, als es eigentlich schon ist. Von daher, ja, wenn ich jetzt sage, fröhlichen ersten Advent, das kommt möglicherweise zu spät. Also fröhlichen zweiten, dritten, vierten Advent. Was immer ihr zu Silvester macht, frohes Neujahr, bla bla bla, das Übliche. Ja. Podcast ist nun mal kein Synchronmedium. Irgendwann lerne ich's. Aber immerhin, ich habe mich nicht versprochen. Ha, bin ich stolz auf mich. So, also, bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.